An die Parzen von Friedrich von Schiller. Nicht ins Gewühl der rauschenden Redouten, wo Stutzerwitz sich wunderherrlich preist und leichter als das Netz der fliegenden Bajauten die Tugend junger Schönen reißt. Nicht vor die schmeichlerische Toilette, wovor die Eitelkeit als ihrem Götzen kniet und oft in wärmere Gebete als zu dem Himmel selbst entglüht. Nicht hinter der Gardinen list'gen Schleier, wo heuchlerische Nacht das Aug der Welt betrügt und Herzen kalt im Sonnenfeuer in glühende Begierden wiegt, wo wir die Weisheit schamrot überraschen, die kühnlich Phöbus strahlend trinkt, wo Männer gleich den Knaben diebisch naschen und Plato von den Sphären sinkt. Zu dir, du einsames Geschwister, euch Töchtern des Geschickes, flieht bei meiner Laute leiserem Geflister schwermütig süß mein Minnelied, ihr einzigen, für die noch kein Sonett gegirret, um deren Geld kein Wucherer noch warb, kein Stutzer noch Klagarien geschwirret, kein Schäfer noch arkadisch starb, die ihr den Nervenfaden unsers Lebens durch weiche Finger sorgsam treibt, bis unterm Klang der Schere sich vergebens die zarte Spinnewebe sträubt. Dass du auch mir den Lebensfaden spinntest, küss ich, o Clotho, deine Hand, dass du noch nicht den jungen Faden trenntest, nimm, Lachesis, dies Blumenband. Oft hast du Dornen an den Faden, noch öfter Rosen dran gereiht. Für Dorn und Rosen an dem Faden sei, Clotho, dir dies Lied geweiht. Oft haben stürmende Affekte den weichen Zwirn herumgezerrt, oft riesenmäßige Projekte des Fadens freien Schwung gesperrt. Oft in wollüstig süßer Stunde war mir der Faden fast zu fein, noch öfter an der Schwermut Schauerschlunde mußt er zu fest gesponnen sein. Dies, Clotho, und noch andere Lügen bitt ich dir itzt mit Tränen ab. Nun soll mir auch fortan genügen, was mir die weise Clotho gab. Nur lass an Rosen nie die Schere klirren, an Dornen nur, doch wie du willst. Lass, wenn du willst, die Totenschere klirren, wenn du dies eine nur erfüllst. Wenn, Göttin, itzt an Laurens Mund beschworen, mein Geist aus seiner Hülse springt, verraten, ob des Totenreiches Toren mein junges Leben schwindelnd hängt. Lass ins Unendliche den Faden wallen, er wallet durch ein Paradies. Dann, Göttin, lass die böse Schere fallen, o lass sie fallen, Lachesis.